Ja, hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder reinhört. Heute wollen wir über das Thema Haustiere sprechen. Und dazu habe ich wieder die Heike bei mir. Hallo Hi. Heike. Hallo, Ivi. Ja, Haustiere sind ja bei Groß und Klein stark beliebt. Was denkst du, sind sich die Menschen darüber bewusst, wenn man sich ein Haustier anschafft, was das bedeutet? Ich denke teils, teils. Oftmals ist es so, zu 90% werden Haustiere angeschafft, weil die Kinder sich Haustiere wünschen und die Eltern ihren Kindern den Wunsch erfüllen möchten. Denke, manchmal sind sich einige Leute nicht der wirklichen Konsequenzen bewusst, was es heißt, ein Haustier zu haben. Was natürlich schade ist. Also man sollte auf jeden Fall, bevor man sich ein Haustier anschafft, genau überprüfen und abchecken, können wir dem Haustier gerecht werden, was für ein Haustier kommt für uns in Frage. Und da haben wir ja auch verschiedene Formen von Haustieren. Klar, bei Kindern zum meistens erstmal, sie möchten unbedingt einen Hund Oder ein Hasen. oder ein Kaninchen, ja. Aber ja, manche sind auch so, dass sie sagen, okay, eine Katze, ne, das sind so die drei beliebtesten Haustiere. Und da muss man natürlich abwägen, ne, welche Ansprüche stellt das Haustier an mich? Und ich glaube, da sind sich viele auch noch nicht so bewusst drüber. Ne? Wenn die Kinder dann reinwerfen, ach, ich möchte jetzt ein Haustier haben oder so, gerade zu Weihnachten werden ja Hunde voll gerne verschenkt, ne? Und danach dann vor den Tierheimen wieder abgegeben. Ich Also. glaube nicht, dass da so, wenn man das so sieht, ist denen bewusst, was das auch bedeutet, ne? Ein Haustier zu haben, was es braucht zum Beispiel an Pflege, was braucht es an Zeit, was es kostet. Was haben wir noch? Tierarztbesuche, ja klar. Die nehmen Allgemein so, was das, ne? Alles bedeutet, auch wenn ich in Urlaub fahre oder so. die Anschaffungskosten sind meistens sehr, ja, doch erstmal so diese intensiven Kosten und dann die Nebenkosten halten sich ja im Großen und Ganzen relativ in Grenzen. Was man natürlich bedenken muss, ist eben die Zeit, die eben ein Haustier benötigt. Beim Hund. Natürlich, ich muss da regelmäßig Gassi gehen, da wird nicht gefragt, bei Wind und Wetter, man muss raus. Klar, so ein kleiner Welpe immer total süß und Die toll. sind wirklich, ja, die sind richtig süß. Ja, so ein Hundeblick kannst du gar nichts tun, wenn dann so ein kleiner Welpe vor dir sitzt, den möchte, glaube ich, jeder gerne haben und knuddeln. Aber auch so ein kleiner Welpe wird groß, ne? Darf man nicht vergessen. Auch der kleine Welpe muss eben schon regelmäßig raus, gerade in der ersten Zeit, dass man doch da sehr, sehr viel Zeit auch in die Erziehung von so einem kleinen Hund mit reinstecken muss. Und wenn ich dann natürlich den Wunsch unbedingt erfüllen möchte für, egal wer sich den jetzt wünscht, den Hund, Tiere sind keine Geschenke zu Weihnachten, weil gerade nach Weihnachten laufen die Tierheime über, weil die Leute dann auf immer, ups, also damit habe ich ja gar nicht gerechnet und oh, und das ist ja so viel Zeit und nein, und der Hund, der pullert ja überall hin und den will ich jetzt nicht mehr und Mann, und bei dem Wetter und es regnet draußen, da will ich nicht rausgehen, dann werden die Tiere nachher wieder im Tierheim abgegeben und deshalb sage ich definitiv, Tiere sind kein Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so. Wenn ich mich dafür entschließe, ein Tier haben zu wollen, muss ich das wirklich reiflich überlegen und abwägen, kann ich es wirklich schaffen oder nicht. Und auch wahrscheinlich dann mit den Kindern absprechen, ne? Je nachdem, wie alt die Kinder sind, dass der Hund eben raus muss und dass vielleicht dann auch das Kind, wenn es schon älter ist, mal mit dem Hund gehen muss, obwohl es vielleicht nach der Schule gerne Freizeit hätte oder so, ne? Ich glaube, da ist sich nicht jeder bewusst, dass ein Hund da wirklich prinzipiell immer seine Zeit, auch wie in den Anfangszeiten, als Welpe, ne? Da sind die auch noch so, dass du auch nachts ständig raus musst. Weil es kann doch sein, dass ein Hund mal nachts kommt, weil er Durchfall hat oder keine Ahnung, irgendwie was hat, ne? Und raus muss oder so. Da muss Ja, man echt schon. definitiv. Also ich habe ja selber auch zwei Hunde und ich weiß, was das heißt. Also klar, ich hatte vorher einen Hund, wie ich mich von dem damals verabschieden musste. Nach 16 Jahren sagte ich dann auch so, okay, möchte jetzt keinen mehr. Hat ein halbes Jahr gedauert. Okay, dann waren es auf einmal zwei Hunde. Und Die möchte ich natürlich auch nicht mehr missen. Aber natürlich, ich muss ganz viel überlegen, wenn ich irgendwo hingehe, muss man auf die Zeit achten, wie lange lasse ich den Hund alleine. Und ja, dann auch, na klar, kommen ja auch die Kosten in dem Sinne hinzu. Für meine Hündin brauche ich zum Beispiel ein spezielles Futter, was natürlich ein bisschen preisintensiver ist. Bevor ich in Urlaub fahre, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, kann ich die Hunde mitnehmen oder Muss ich sie irgendwo unterbringen? wo bringe ich sie unter? Hab da natürlich auch eine ganz, ganz tolle Pension für meine Tiere, wo sie bleiben können und wo sie sich auch wohlfühlen und wo ich die auch mit einem guten Gewissen abgeben kann. Aber auch da sollte man sich wirklich genau vorher informieren und sich das genau angucken. Leider gibt es auch da irgendwie doch ein bisschen schwarze Schafe bei. Und ja, wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich da auch dann doch entspannt sein und möchte auch entspannt sagen können, okay, auch meinen Tieren geht's gut. Ja, natürlich heißt es auch so, in dem Sinne muss man einplanen, sind auch Nebenkosten, weil macht Kinder umsonst, ne? Dann, was man auch immer berechnen muss, es kommen regelmäßige Tierarztbesuche, gerade bei Hunden, die brauchen ihre regelmäßige Impfung, die müssen ihre Wurmkuren regelmäßig haben. Sind Kosten, die man auf jeden Fall einplanen muss? Und auch nicht so billig sind. Nee, leider nicht. Auch die Tierarztkosten sind leider Gottes auch immens gestiegen. Die Gebühren da sind ganz schön hoch. Aber entscheide ich mich dafür, dass ich ein Tier haben will, dann muss ich das auch mit einplanen. Und wo ich auch definitiv sage, Eltern müssen sich unbedingt bewusst sein, wenn sie natürlich ihrem Kind den Wunsch nach einem Haustier erfüllen. Was ein toller Wunsch ist, was auch Haustier ein ist was Tolles. Haustier ist, was super, super schön ist. Diese, ja, ich sag mal so bedingungslose Liebe, die dir so ein Tier entgegenbringt, ist durch nichts zu ersetzen. Aber trotzdem müssen sich die Eltern bewusst sein, dass sie da ihre Kinder definitiv begleiten müssen. Das heißt nicht, so, ich erfülle dir jetzt deinen Wunsch und du kriegst jetzt dein Haustier und jetzt kümmere dich. Nee, Quasi doch egal, Verpflichtung, die man dann ja, hat. das sind Verpflichtungen und da kommt es, ja, egal welches Haustier jetzt, ob Hund, Katze, Maus, Hase. Kaninchen, jedes Tier braucht seine Pflege und das schaffen Kinder leider nicht alleine. Ist normal. Ist total. Zum Beispiel einen Hasenstein muss man dann gemeinsam sauber machen. Gerade wenn es die Kinder noch ein bisschen kleiner sind, wenn sie älter sind, geht es vielleicht dann schon. Ne? Dann werden sie auch selbstständig, können alleine mit dem Hund vielleicht rausgehen oder den Hasen dann alleine säubern und alles. Ne? Aber am besten wäre, wenn man das dann erstmal zusammen als Familie wahrscheinlich macht, wenn die Kinder noch kleiner sind und dann, weil die Kinder wachsen ja auch mit den Aufgaben. Genau, und wer sich jetzt zum Beispiel noch nicht ganz bewusst ist, also sollte sich vielleicht wirklich erstmal, egal für welches Tier man sich entscheidet, sich erstmal vielleicht mit einem Züchter oder auch im Tierheim kundig machen, was es heißt, was für Aufgaben kommen auf mich zu. Oder selber auch mal eine Liste erstellen, ne? Was für Verpflichtungen habe ich? Gassi gehen beim Hund. Was ich trainieren, ne, üben, weil die bleiben ja auch nicht gleich alleine und alles. Da muss man ja auch erstmal trainieren. Was mache ich, wenn ich in Urlaub fahre mit meinem Tier? Egal ob Hase, Kaninchen, Katzen. Katzen müssen ja auch untergebracht werden, wenn du Katzen hast. Genau. Und ja, bei den Katzen ist es ja genauso. Das Katzenklo muss regelmäßig sauber gemacht werden, weil sonst geht die Katzen sind sehr, sehr reinliche Tiere und wenn das Katzenklo nicht sauber ist, dann passiert es das natürlich, dass sie die irgendwo hinmachen. Also muss das regelmäßig gemacht werden. Die Futterkosten, also auch eine Katze braucht ihre regelmäßigen ja, Pflegeeinheiten. Sind natürlich total süße Stubentiger, ja, keine Frage. Auch sehr kuschelig, Sehr, sehr wenn sie kuschelig. wollen. Genau. Nicht jede Katze will ja, ne? Aber die können auch sehr schmuserig sein und Die alles. können sehr, sehr, sehr schmusig sein. Ja, und bei Katzen sagt man ja immer, Katzen haben ja dann so nach dem Motto ihre Bediensteten. Ne? Die Katzen sind ja dann diejenigen, welchen, die sich dann herablassen, du darfst mich jetzt streicheln. Ne? Aber total süß und bei Hunden, ja, Hunde sind, ich sag mal immer so, ein Hund, für den bist du als Mensch seine erste und seine letzte Liebe, weil sie begleiten uns ja nur ein Stück weit ihre, ja, unseres Lebens, Aber wir begleiten sie, wenn es gut ist, im ihr ganzes Leben. Ne? Und das ist, ja, dessen muss man sich auch bewusst sein, dass im Durchschnittsalter beim Hund sind nun mal so um die 16 Jahre und da hat man für die 16 Jahre irgendeine Verpflichtung. Und ja, aber man kriegt dafür so viel zurück von den Tieren. Ich sehe das bei meinen Bienen, wenn die eben, ja, diese bedingungslose Freude und wenn ich dann weggehe, ist natürlich so, wo ich dann immer sage, ja, ich komme wieder, ja, was eigentlich so nach dem Motto total lustig ist. Und wenn ich dann nach Hause komme, diese Freude, ja, dieses Jaulen und so nach dem Motto, oh, wir haben gedacht, du kommst nie Ja, wieder, du lässt uns da unter. brauchst du ja nur kurz rausgehen und wieder rein und dann gehen die ja schon los, dass sie sich da tierisch freuen und Ja, alles. Das ist ja. wir haben gedacht, du kommst nie wieder. Und dabei war man vielleicht wirklich mal nur eine Stunde weg. Und ist ja in dem Sinne, sagt man ja, Hunde haben ja nicht unbedingt diese Zeitgefühl. Also 5 Minuten sind für die wie eine Stunde und 6 Stunden sind eben doch wie 5 Minuten. Also das ist ja, aber dann eben wirklich diese Treue und diese Liebe, die sie dir entgegenbringen, ist so weit von schön und möchte ich auch in meinem Leben eigentlich nicht mehr missen. Ich mag unsere auch nicht missen. Auch wenn es für mich jetzt manchmal dann anstrengend ist, ne, mit dem Rausgehen und alles. Aber ja, es ist trotzdem. Es ist schön, jemanden haben, der dann da ist und einen dann noch zwingt, noch irgendwie was zu machen oder so. Und es ist ja auch wieder schön, wenn man dann irgendwie erkrankt ist, kann dann Tier einem ja auch viel geben. Ob es sei, dass du eben ständig raus musst oder so, ne, und dann immer am Ball bist. Oder wie gesagt, dieses Trainieren finde ich auch ganz toll mit den Hunden. Ne? Wenn man Platz, Sitz, Pfötchen, Rolle. Oder sowas, alles mit den Trainieren, ne? Schöne Kunststückchen, ist auch toll, aber es braucht eben auch Zeit, ehe man da ist, dass der Hund es dann auch macht und alles. Also da braucht man wirklich viel Geduld. Also ich habe mir zum Beispiel zum Anfang auch Hilfe geholt. Ich bin zum Hundetrainer mit meinen Tieren gegangen. Und na klar, nur hatten meine beiden Glück. Also das ist ja, sind ja Geschwister, kommen ja aus einem Wurf und die waren wohl von Anfang an, waren die immer zusammen und sind auch heute noch unzertrennlich, wo der eine Hund ist, ist auch der andere. Und wenn ja, durch irgendwas mal, dass einer vielleicht mal kurz im Garten noch mal woanders lang strömert, um zu gucken, was alles im Rechten ist. Und wenn die dann wieder aufeinandertreffen, diese sich gegenseitig so, oh, da bist du ja, ist schon erstmal toll. Aber trotzdem haben wir zum Anfang dann auch eben Hilfe geholt, dass sie eben so nach dem Motto auch hören. Und das ist so was von schön, dass ich eben wirklich mit denen ja, auch ohne Leine laufen kann. In dem Sinne ist bei mir draußen ja nun ein bisschen möglich, weil ich ja da eben doch freie Flächen habe, wo ich auch mit den Hunden ohne Leine laufen kann. War natürlich für mich zum allerersten Mal auch so ein bisschen, wenn ich die jetzt abmache und die kommen nicht wieder. Aber auch das ist eine Trainingseinheit und funktioniert super und finde ich soweit von schön. Das ist auch wichtig, weil du sagst, so Hilfe holen oder so. Wir waren auch bei, haben uns auch Hundetrainer geholt. Am Anfang war aber zu Corona-Zeiten, hatte es nicht so ein Glück, gerade um den Hund jetzt mit anderen Hundebegegnungen da irgendwie klar zu kriegen oder so, ne, dass es klappt oder so. Aber uns hat es nicht ganz so. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was du für einen Hundetrainer hast oder so, ne. Waren wir jetzt nicht ganz so begeistert, aber wir waren noch mal in einer anderen Hundeschule, wo dann auch mit mehreren und da hast du auch gemerkt, es war ganz anders. Die haben sich auf dich und den Hund, aber dann auch mit den anderen und haben dann auch so ein bisschen. Also da fanden wir es angenehmer. Ja, also auch bei Hundetrainern, also Tiertrainern insgesamt, ist es logisch, sollte man sich auch mal genau erstmal angucken. Und man muss auch gucken, stimmt auch die Chemie zwischen uns als Menschen und dem Hundetrainer? Und wenn die nicht stimmt, dann stimmt auch die Chemie nicht, was das Training für das Tier betrifft. Also definitiv, da muss man ganz viel gucken. Ja. Gibt sehr, sehr gute, Die auch gibt's da auch muss gerade online. man, und da muss man auch gucken, ja, gibt unterschiedliche Preise, aber sollte man zum Anfang auf jeden Fall mit Wirklich. einplanen. Also wir holen uns heute auch noch viele Tipps aus dem Internet. Also da gibt es ja auch jetzt Insta, haben wir es wieder, TikTok, ne? So viele Hundetrainer, die da so Tipps und Tricks und das finde ich auch ganz gut. Hilft auch nochmal, wenn man nicht entweder jetzt vielleicht das Geld hat, um das zu machen, ne? Aber die Zeit hätte, um zu trainieren oder wenn man in der Nähe jetzt kein Hundetrainer ist oder wie gesagt, die Chemie stimmt oder nicht oder so, finde ich das schon richtig gut, dass es da auch welche gibt, die dann auch online dir da kostenlos, sag ich jetzt mal, ne, anhand von ein paar Reels oder so, dir dann eben zeigen, wie du den Hund auch trainieren kannst. Aber auch da brauchen wir für Zeit, ne? Also das heißt nicht, dass ich dem Hund einmal sage, so nach dem Motto, mach Platz und der Nee, weiß ganz sagt er genau, was er nicht. damit anfangen soll. Das Ne? dauert. Es dauert und da muss man Geduld haben und aber wie gesagt, man kriegt so viel von den Tieren zurück und gerade wie auch in deinem Fall, die merken ja auch ganz genau, wann geht's dir gut und wann geht's dir nicht gut. Und trösten dich ja auch teilweise mit ihrer Art und Weise, dass sie dann eben merken, so, na, oh, dir geht's heute nicht gut. Ach komm, ich kuschel mich jetzt mal an dich und dann kriegst du eben diesen treuen Hundeblick. Das ist Und schon schön. das ist schon mal super Schönes. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, wäre ich vorher schon so doll erkrankt, wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen, dass wir uns ein Haus hier zugelegt hätten. Daran muss man ja auch wieder drüber nachdenken, weil man hat ja dann, ne, körperlich nicht mehr die Zeit, um sich auch dem Tier gemäß zu kümmern und alles. Also da muss man wirklich auch gucken. Ich meine, ich habe Glück, dass die Große mit dem Hund schon alleine geht und Nette das dann alles macht und übernimmt, ne? Aber wenn man dann alleine ist und erkrankt, muss man auch überlegen, wer nimmt dann den Hund, wer geht dann mit dem Hund, um ihm gerecht zu werden, weil ein Hund braucht ja nicht nur 5 Minuten Auslauf. Je Nee. nach Hundegröße brauchen die ja auch schon, weiß ich, 1 bis 3 Stunden am Tag. Also jetzt zusammengerechnet, ne? Ihren Auslauf, um dem gerecht zu werden, Ja. was sie brauchen. Und ich sehe ja ganz viele, die dann mit ihren Hunden einfach nur ums Haus gehen, wo ich Ja, mir ob's ja denke, der Hund hat sich draußen mal schnell gelöst und dann wieder zurück. finde ich auch schade. Dafür schaffe ich mir keinen Hund an, um einmal mit ihm ums Haus zu gehen oder so, ne? Also der braucht auch schon eine gewisse Zeit an Auslauf, um dann auch ausgepowert zu werden oder so, dass er dann auch am Tage ruhig ist und nicht mehr so wild oder so. Ja, und vor allen Dingen muss man sich auch bewusst werden. Also klar, oftmals ist es so, dass sind sich ja auch gerne ältere Leute vielleicht noch mal einen Hund zulegen. Aber auch da muss man immer überlegen, was passiert mit dem Hund, wenn mir mal irgendwas passiert. Dass dafür schon gesorgt ist, wer übernimmt den Hund, wenn ich nicht mehr da bin. Ne? Oder wenn ich im Krankenhaus bin, ne? Wer Oder ihn dann mit ihm rausgeht und ihm Essen gibt und alles. genau. Ne? Definitiv. Also nicht unbedarft. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich im Vorfeld, bevor man sich ein Haustier anschafft, sich ja schlau zu machen. Wo, ja, welche Zeit brauche ich für so ein Tier? Was muss ich im Prinzip als Erstausstattung für das Tier auch haben? Sich auch vorher schon schlau machen, welche Kosten auf einen dazukommen, gerade was eben die Tierarztkosten betrifft, welche regelmäßigen Untersuchungen muss ich bei egal welchem Tier durchführen. Also am Also besten ist, man beliest sich vorher über das Tier. Weil es gibt ja definitiv. auch Tiere wie Hamster, die sind nachtaktiv. Und wenn du dann deinen Schlaf brauchst und du findest aber einen Hamster toll und willst unbedingt dein Kind einen Hamster schenken, weil das so darauf steht, aber nicht weißt, dass es nachtaktiv ist, hast du ja wieder das nächste Problem, ne? Genau, Da bist du ne? irgendwann genervt und dann geht das Tier wieder weg, weil du denkst, ach nee, nachtaktiv geht gar nicht. Also da muss man auch wieder gucken, ne? Da muss man sich ganz viel vorher schlau machen, ne? Ja, nicht zu jedem passiert Haustier. Also Nee. das sollte man sich Nur weil dessen es vielleicht wirklich, schön ist, ne? Oder. ja. Also ich hatte früher auch mal einen Hamster, also war total lustig. Dieser kleine Kerl ist dann mal aus seinem Käfig ausgebüxt und saß unterm Küchenschrank und der kam und kam nicht vor. Also den habe ich nachher durch den Küchenschrank gefüttert. Geil. Und bis er dann nachts mir mal in den getappelt kam, wo ich dann dachte, ist aber schön, dass du wieder da bist. Und dann konnte ich ihn wieder rausholen. War dann auch schon ganz lustig. Und ja, weiß also, dass ich, also ja, Hamster war jetzt nicht unbedingt so für mich das, Tier. Ist auch nicht so ein Aber Kuscheltier, ne? Ein nee, Hamster ist nicht kannst du so. einfach nur zugucken, der dreht seine Runden in seinem Teil da im Käfig und dann aber jetzt so ein Kuscheltier oder sowas ist er gar Also wir nicht. hatten damals so ein Röhrensystem für den Hamster und das war natürlich lustig, denn damit Ja, klar. zuzusehen, wie der Hamster da durch die Röhren klettert und alles. Ja, aber natürlich, es ist nicht das Kuscheltier und sollte man immer genau auch wissen, also sind alle Tiere, sind jetzt keine Kuscheltiere, ne? Auch ein Kaninchen ist kein Nee, ein Kuscheltier, auch das Hase auch Kaninchen nicht. zeigt dir ganz Ah, sie genau. hat, ja, sorry. Ja, einen Hasen kannst du eh nicht Hab in jetzt der an Wohnung halten. Meerschweinchen gedacht. Nee, alles gut. Auch ein Kaninchen, ja, Na klar, lässt sich gerne mal streicheln und kommt auch an, wenn du da mit dem Möhrchen und frisst dir aus der Hand. Ja, wenn du da viel, ganz viel Zeit und Geduld aufbringst, dass das Tier eben wirklich so handzahm wird und zutraulich wird, kann dir auch durch die Wohnung hinterherlaufen wie ein kleiner Hund. Macht natürlich auch Spaß. Und beim Kaninchen hast du natürlich nicht so, du musst nicht Gassi gehen. Ja. Aber du hast eben auch die ersten Kosten bei der Anschaffung, ist ganz klar. Ist in der Unterhaltung natürlich nicht ganz so teuer wie ein Hund. Und vielleicht als Einstieg für ein Haustier ganz gut. Allerdings muss man auch sagen, Kaninchen werden heute auch so gerne bei guter Pflege 10 Jahre alt und noch älter. Also mein Ältester war 13, das Kaninchen von meinem Sohnemann. Da war Staatstrauer angesagt, wie der denn auch uns verlassen hat. Ja, das glaube Äh, ich. Das ist und ja auch, die hat man ja auch ins Herz geschlossen, ne, wenn es dann so lange. ja, natürlich, ne? Und der war auch so, wenn ich zu dem gekommen bin, dass der dann eben schon wirklich wo seine Streicheln erhalten, der hat sich ans Flachdenn in seinen Stall Ja, hingelegt, so macht nach unser dem ja auch. Streichel mich und kuschel mit mir. Aber da muss man auch sehen, auch die Tiere haben ihre Zeit, wo sie eben ihre Ruhe brauchen. Und es ist auch ganz klar, dass man da auch den Kindern das klar machen muss. Auch ein Kaninchen zeigt dir, wenn es mal nicht kuscheln will. Ja. Und genauso zeigt dir eine Katze, wenn sie das nicht will, und Oder ein auch ein Hund. Hund. Und wir als Menschen, wir machen es sprachlich, ne? Wenn wir nicht wollen, Tiere können sich da eben nicht so äußern, außer dass sie vielleicht dann mal kratzen oder zwicken oder dann eben weggehen. Aber manchmal sind ja Kinder dann auch so, dass sie nicht aufhören, sondern sich ihre Streicheinheiten einfordern und weitermachen, bis dann eben Ja, und das Tier dann, genervt ist und dann mal vielleicht Und dann in so reagiert, wie sie es nicht kratzend, wollen. ja, eine Katze kratzt dann vielleicht mal Ja. und dann, nee, die will ich nicht mehr, ja, oder der Hund zwickt mal, um Gottes Willen, der Hund beißt ja unser Kind. Nee, der hat sich eigentlich manchmal dann wirklich nur zur Wehr gesetzt, ne? Und deshalb, also, egal wer sich ein Haustier anschafft, es ist etwas super Schönes, man kriegt so viel Liebe, ja. Also eure Emi gibt mir auch gerade so viel Liebe, das ist Wahnsinn, ne? Ja, kannst du schon ganz gut. Ja, ne? Dieser Blick, da kann man nicht widerstehen. Und aber macht euch da wirklich im Vorfeld Gedanken und ja, diese bedingungslose Liebe, die einem ein Tier zurückgibt, ist was sehr, sehr Schönes. Aber man möchte die Tiere nachher nicht wieder irgendwann im Tierheim finden. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. Weil auch Tiere spüren Verlust. Natürlich, und das macht ja auch was mit denen, dass sie, also Ja. es geht ja auch nicht spurlos an denen vorbei, die haben, entwickeln dann auch irgendeine Reaktion darauf, ne, die sich dann in dem nächsten Herrchen dann eben widerspiegelt, was das dann, wo das dann das alles ausarbeiten muss, aber bestimmter Kummer bleibt. Genau. Und das möchten wir als Menschen nicht Nee. und deshalb wollen wir das auch nicht unseren Tieren antun. Wollen wir nicht. Aber was ich jetzt immer noch spannend finde, also bei Hasen und Meerschweinen ist ja so, die stinken ja auch, ne? Du musst sie ja regelrecht sauber machen, genauso wie ein Katzenklo. Es fängt auch irgendwann an zu stinken, damit muss man sich auch. Es gibt ja immer so dieses, gerade wenn man so zu Züchtern geht, also bei Hunden habe ich es jetzt nicht, aber kaufe ich mir einen Wellensittich, einen Hase, ein Meerschwein. Ja, bei Hamstern weiß ich gar nicht so. Du wirst ja meistens, wird dir ja gesagt, dass du zwei nehmen sollst, damit die Tiere sich dann irgendwie untereinander beschäftigen können. Also ich selber mag es nicht so. Wir haben auch nur einen Hasen. Wir hatten aber zwei Wellensittiche und ich habe mich schon geärgert, weil du konntest ja dann immer nur, die wollten sich dann nicht mehr mit dir beschäftigen, sondern weil sie sich alleine beschäftigen wollen, untereinander, was ich immer schade finde. Wie siehst du das so, wenn du jetzt so mit Tieren, du hast ja selber auch einige Hasen, gibst du sie lieber als Pärchen raus oder denkst du dann auch, dass alleine so zum Anfang ist ja dann mit zwei Tieren, das ist ja auch wieder eine andere Herausforderung, als wenn du nur ein Tier hast, ne? Also Kaninchen, sagt man, sind generell Gesellschaftstiere. Die möchten gerne als Pärchen gehalten werden, weil die sich gerne zusammen beschäftigen. Und auch zwei Tiere kriegst du beim Kaninchen super gut, ja, zahm, dass sie eben, dir auch viel, viel Freude bereiten. Wenn man ein Einzeltier hält, muss man sich wirklich viel mit dem Tier beschäftigen. Weil die eben dann sich doch langweilen und dann ist es für die Tiere nicht so schön. Bei allen anderen, also beim Wellensittich, ja, sagt man auch so nach dem Motto, die lieben auch die Gesellschaft, aber da hast du schon recht. Ja, wenn du dich ganz viel mit dem Wellensittich, wie man ja mal so schön sagt, den kannst du ja sprechen beibringen Ich und hatte der mal kommt einen. auf den Der war ein Finger und Traum. ja, also das schaffst du natürlich nicht, wenn du zwei hast, weil die sich ja da immer gegenseitig beschäftigen. Gibt immer so Unterschiede. Also habe ich ganz, ganz viel Zeit für mein Haustier, kann ich es einzeln halten, gehe natürlich arbeiten oder habe nicht so die Zeit, dann sollte ich mir dann doch schon überlegen, ob man sie dann vielleicht doch als Pärchen hält. Aber trotzdem muss man sich noch bei zwei trotzdem noch bemühen. Und nicht, dass dann welche, dass dann die meisten denken, ach nee, dann kommen wir zwei gut, dann beschäftigen sie sich alleine. Nee, auch zwei müssen trotzdem betreut werden. Und die brauchen ja dann auch wieder Aufwand, der dann eben Genau. gegeben sein muss, ne, dass man die Zeit hat. Ich meine, wenn ich sehe, Ja. manche haben auch in so einer kleinen Wohnung 3, 4 Hunde, wo ich denke, ey, boah, krass. Ja, also wenn ich genügend Auslauf für die Tiere biete, dass ich wirklich mit denen dreimal täglich mindestens eine Stunde unterwegs bin, kann ich auch in der Wohnung gerne 3, 4 Hunde halten. Ja, na klar, jedes Tier, das muss man sich dessen auch bewusst sein, jedes Tier ist auch eine leichte Geruchsbelästigung. Wenn ich mich nicht ordentlich darum kümmere, also gerade bei Hunden wissen wir, wenn die nass werden, das sind nicht unbedingt, ja, dann riechen sie ja doch ein bisschen strenger, können sie nichts für, ist einfach mal so. Ja. Kaninchen, wie gesagt, mache ich den ständig sauber. Stinkt's, ist ja keine Frage, weil der Urin vom Kaninchen, obwohl das Kaninchen ein sehr reinliches Tier ist und ja nur eine Toilettenecke, Kannst trotzdem mal woanders hingehen. ja, kann es trotzdem mal sein, dass es woanders hinpullert oder wenn ich es durch die Wohnung laufen lasse, ist es normal, dass es irgendwann mal seinen Hasenkekel verliert. Habe ich es zum Anfang richtig erzogen und ihm gezeigt, wo ist deine Toilette, Dann geht's auch dann dahin. geht's da auch hin. Katzen, wie gesagt, mache ich das Katzenklo nicht richtig sauber, ist es einfach mal so, dass es da auch zu Schwierigkeiten kommen kann. Aber es liegt eben, wie gesagt, an mir als Menschen, wie ich auf mein Tier eingehe, wie ich mich um mein Tier kümmere. Und je besser und liebevoller ich mich um mein Tier kümmere, umso mehr Freude habe ich an dem Tier und umso mehr Liebe gibt es mir auch zurück. Glaube, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Nee. Ja. Also fassen wir zusammen. Wichtig ist vorher zusammensetzen, ne? Mit der Familie vielleicht eine Pro-Kontra-Liste machen. Auch den Kindern bewusst machen, dass sie immer mit dem Hund auch mal gehen müssen, ob es regnet, schneit, die Sonne scheint, ob Ferien sind oder ne, man sich mit Freunden treffen will, wenn man eben gemeinsam beschließt, sich ein Haustier zuzulegen, dass man dann auch die Zeit dafür nimmt. Tierarztbesuche könnten Kosten verursachen, ne? Oder eben auch Essen. Platz. Auch Hasen, Kaninchen brauchen ihren Platz, um sich frei zu bewegen, wenn es gerade, wenn sie gerade nicht immer frei durch die Wohnung laufen können oder so, ne, ist wichtig, dass auch viel Platz ist. Ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt so Tierheime oder so anguckt, die haben ja schon bestimmte Auswahlverfahren, ne? Oder wenn du dir einen Hund adaptieren willst oder so, die legen ja auch auf, hast du Grünfläche in deiner Nähe, lebst du in einer Stadt oder so, ich weiß, da gibt es auch ganz viele Kriterien, also wo, weshalb du keinen Hund bekommst, wenn du in einer Stadt lebst oder so, würden die dir den Hund gar nicht geben, weil du die Wohnfläche nicht hast oder die Grünfläche nicht hast oder so. Also haben wir auch schon die Erfahrung gesammelt, dass wir da keinen Hund bekommen haben. Also ich weiß, meine Tochter, die hat sich auch ihre beiden Katzen aus dem Tierheim geholt. Es waren hanebüchene Voraussetzungen, was sie da unbedingt haben wollten. Größe von der Wohnung, dass die Katzen eben genügend Auslauf haben, auch in der Wohnung, weil sind zwei süße Stubentiger. Ja, und ich sag mal, auch Kaninchen kriegst du im Tierheim, glaube ich, auch immer nur pärchenweise. Auch da werden genügend Anforderungen gestellt. Also da musst du mindestens eine Fläche, ich glaube im Tierheim sagen sie dir, von 8 Quadratmeter pro Hasen zur Verfügung stellen können. Ja, also da muss man wirklich sich den Platz schaffen und die Ansprüche sind so. Aber na klar, auch die Tiere im Tierheim, Braucht man zu die Hause. brauchen zu Hause und die haben noch Fehlt nicht mal immer. ja eine zweite Chance verdient und ja und wer jetzt überlegt so nach dem Motto man kann auch im Tierheim erstmal eine Pflegschaft mit übernehmen Ist auch toll, eine Adoption, ne? ja Dann gehst du mal hin, gehst mit dem Hund spazieren, kannst gucken, machst du es überhaupt regelmäßig, weil da siehst du ja auch schon, bin, habe ich die Lust oder ne, die Genau. Zeit und die Muße, um mich aufzuraffen, um mit dem Ja. Hund zu gehen, da kann man ja dann auch Ja, schon genau, da kann man das auch vorher erstmal gucken, ob gucken. man das überhaupt wirklich dann so kontinuierlich schafft über ein paar Wochen. Genau, Weil ein Tag gibt dir dann nicht gleich irgendwie Auskunft, dass du es wirklich immer, bei ein Tag, wenn du was willst, ne, ist ja klar, da sind wir alle euphorisch und machen und tun. Und dann hat Lübeck dann auch so viel, ich weiß, im Tierheim kriegt man dann so nach dem Motto eben Patenhund, mit dem man dann regelmäßig geht und da kann man ja schon sehen, passt die Chemie auch zwischen Hund und mir, weil klar, leider Gottes sind viele Tiere im Tierheim, die irgendwo schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben und die vielleicht auch so ihre Besonderheiten haben. Aber auch diese Tiere haben eine zweite Chance verdient. Und wenn man sich mit dem Gedanken trägt und nicht jetzt unbedingt auf einen Welpen Anspruch legt, kann man wirklich überlegen, ob man vielleicht doch im Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause bieten kann. Also Vorsicht ist nur geboten im Internet, wenn du da guckst auf eBay Kleinanzeigen oder so, ne, da gibt's ja auch für Haustier, da haben wir schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt, dass wir ein krankes Tier gekauft haben, was uns danach noch mal viel Geld gekostet hat und dann aber verstorben ist, der Hund. Also da, ja, dann da sollte man ganz ganz vorsichtig sein und wirklich gucken, ob das alles Ja, also so passt und wie gesagt, nicht also ich gleich sehe einfach es nur auch, kaufen, weil der Preis stimmt, ne, weil kostet ja auch eine Menge Geld so ein Haustier. es gibt ja auch leider Gottes eben so, auch gerade bei Kaninchen gibt es auch so leider Gottes diese schwarzen Schafe, die auf dem Balkon in den unmöglichsten Bedingungen die Gezüchtet werden. Kaninchen, da sage ich nicht züchten, sondern die vermehren, Ja. ja, sinnlose Vermehrung, unter den unmöglichsten Bedingungen, nur um damit irgendwie Geld zu Geld zu machen. machen. Und ja, leider Gottes gibt es genügend schwarze Schafe überall. Und da sollte man sich wirklich ganz genau schlau machen, wo hole ich mir mein Tier und aus welchen Bedingungen kommt es. Ja, das ist wichtig. Das finde ich, ja. Weil da hast du ja wirklich. Jetzt so auf Dunst einfach so kaufen und dann erst abholen. Ich würde doch vorher hinfahren, gucken, wie sich auch das Tier verhält, weil gerade auch überzüchtete Tiere, finde ich, die sind ja dann auch so und die werden schnell krank oder haben dann irgendwas. Das siehst du ja so nicht, ne? Also deswegen ist es ja auch wichtig als Züchter, dass du da dann auch so einen Schein mitkriegst, ne? Wo dann die Hunderasse, Geburtsdatum, welche Impfung, was schon gemacht wurde oder sowas, ne? Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da dann auch guckt, wenn ich gerade beim Züchter oder so kaufe, beim Tierheim kriegst du bestimmt auch einen Schein dazu, wo das Natürlich, Tier beim ist. Tierheim ist es ja zum Beispiel so, dass die Hunde ja nochmal komplett durchgeschickt werden, da von dem eigenen Tierarzt, der im Tierheim mit tätig ist. Und da kriegst du ja auch den Nachweis, welche Impfungen hat er gehabt und, und. Und wir haben auch den Kater. Meine Schwiegereltern haben damals ihren Kater auch aus dem Tierheim geholt. Es kam auch eine Nachkontrolle vom Tierheim, dass es dem Kater Nicht, gut geht. Also das das fand hast ich du beim sehr. Züchter, glaube ich, nicht. Nee, beim Züchter hast du das nicht. Da hast du zwar dann nochmal, also ich kenne es jetzt nur im Fernsehen, ne, wenn dann hier so Martin Rütter oder so, wenn du das so guckst, dass dann die Züchter nochmal dann vielleicht Kontakt haben und gucken und sowas alles. Ja, Aber weil ansonsten hast du den man. Hund und danach kannst du, glaube ich, auch nicht mal an den Züchter zurück Nee. rantreten oder so, ne? Nee, es Also gibt. Umtauschrecht gibt's nicht, wenn der Hund dann irgendwas haben sollte, zu mobil vielleicht, ne? Manche Hunde sind zu wild oder so, wo du denkst, nee, komm ich nicht mehr klar, ist nicht. Es gibt bei Tieren generell kein Umtauschrecht. Also das ist ein Lebewesen. Ja, definitiv darf das nicht sein. Und dessen muss man sich im Vorfeld bewusst sein. Ja. Also, wenn ihr euch ein Haustier zulegt, überlegt vorher, macht wie gesagt eine Liste mit, weiß ich, mit den Kindern, gerade wenn die Kinder drängen oder so. Pro, Contra. Ja, rechnet auf, was ihr alles braucht an Zeit, an Geld, an Spielsachen, Futter oder so, was man halt so alles braucht. Und Genau. dann steht ihm eigentlich nichts im Weg, ne? Nö. Und wenn er denn ein super süßes Tier habt, egal ob Hund, Katze, Maus, Kaninchen, ganz, ganz viel Spaß mit dem Tier, viel Freude und wahnsinnig viel Liebe. Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.